Viel zu wenig Damage im Raid. Kannst du Hexe zu sich ziehen? Eine kontrollen. Grün kontrollieren. Eiswolle bringt perfekt. Leute, entweder ihr seid deutlich schneller mit dem Mist, weil der ist immer noch auf 80% und die Hälfte unserer Heiler ist oben. Das heißt also, entweder ihr macht doppelt so viel Damage oder ihr seid wesentlich schneller und spielt sauberer. Oder aber wir können den Raid auf 12 Mann runterbringen, weil ansonsten liegt der Boss nicht. Und Kalarama, Artika, MJ, Fields, Tankmon, Safinia, zu wenig Damage. Viel zu wenig Damage. Sterben lassen. Legt euch das Wiper. Ich weiß, dass ihr mich alle hassen werdet. Ich bin für Verkleinerung auf 12 Mann mit 3 Heilern. Ich glaube. Weil dieser Boss liegt nicht mit allen. Dieser Boss liegt mit denen, die genau wissen, was sie zu tun haben und auch Schaden haben. Diskutiert das bitte. Alle miteinander. Verkleinern, weil wenn jedenfalls dann eine Gruppe das hinbekommt, dann ist das für nächste Woche auch viel einfacher. Wenn ein oder zwei mehr da sind, die nicht genau wissen, wie es geht, dann kann das ausgeglichen werden. Aber wichtig ist, dass wir die heute liegen und dass die Spieler wissen, wie das geht. Das Problem gerade ist, ne? Also, guck mal, wir haben die erste Phase schon gecheckt, wie die geht. So wird die verlaufen. Aber der Damage, ne? Also nach 3 Hexen oder so muss schon der Übergang sein. Wir machen zu wenig Damage. Unser höchster DPS ist jetzt Rasso, 14k. Und dann kommen ein paar Zehner und dann sind schon 9. Ich bin, also der Tank ist da irgendwo. Ich bin auf 6. Platz von Damage. Da muss viel mehr raus, weil wir können die jetzt töten, ein 12er Mann bestimmt. Aber die Hexen leben zu lang. Die Hexen, der Zamalma, der muss schon down sein. Wie viel hat sich der Boss hochgehalten? Wie viel Prozent? 20? 25? 30? Ich glaube, da war keiner, oder? Da sind keine Blubs durchgekommen, glaube ich. Bitte nicht übernehmen. Wir hatten die Hexe zwischendurch schon fast auf 80 und dann hatten wir sie wieder auf fast 80, hatten wir sie wieder auf fast 80, den Boss. Also. Immer wieder, wenn ich auf den Boss gegangen bin, ging das immer so 85, 80, 85, 80, 85, die ganze Zeit, den ganzen Kampf rum. Das heißt, es ist immer was durchgekommen. Die Blobs haben 2,3 Millionen. Ja, 2,3. Und wie viel hat der Boss? 31. Ja, da muss mehr durchgekommen sein als 2,3 Millionen. Sagt mein Recon, mein Details. Ich bin auf Verkleinern. Und ich sag jetzt noch etwas, was euch überhaupt nicht passen wird. Ich bin dafür, wir legen den Boss ohne Melee. Weil die Melees sind hier störend. Ist doch noch einer. Nee, sind 6. Ups. So blöd sich's anhört. Aber ihr müsstet das wirklich diskutieren. Ich würde euch dann sagen, wer mitgenommen wird. Und dann müsst ihr diskutieren, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn ihr das nicht wollt, spielt mal HC und dann gibt's für euch die Aufgabe, diese Woche will ich jeden einzelnen von euch mindestens 3 Abende hier sehen und mindestens an diesen 3 Abenden mindestens 2 Mythic Plus Instanzen gelaufen haben, damit ihr wirklich Gas gibt und endlich an Gear kommt. Und dass ihr das endlich ernst nehmt, euch zu equippen. Ja, das ist die Alternative, wenn ihr sagt, ihr wollt gleich nicht verkleinern. Ich schreibe das jetzt eben, wer da mitgenommen würde. Braucht noch einen Moment. Ihr müsstet mal kurz wenn verkleinert werden würde, würdet ihr die Sache mit den Eisfallen weiter so spielen wollen oder würdet ihr das nicht so spielen wollen dann? Irgendwen heißt auch dich oder mich. Also, wenn du jetzt für zwei Hunter bist, ne? Nö. Es war nur die Frage, ob ihr das so spielen wollt oder nicht. Okay, kann ich nachdem du den nicht aufkriegt, das hat jemand anders gesagt, dass es scheißegal wäre und damit entfällt Kalarama, wenn wir verkleinern würden. Und jetzt muss ich mir noch eben den letzten aus den Ritten und ich bin am überlegen, ob wir Drinella drin lassen, aber er macht einfach keinen Damage. Oder ob man tatsächlich dann mal, weil wir nur noch Fernkämpfer sind, dann wirklich unterbrechen. Schwifty, wie viel fährst du? Und sei ehrlich, weil du warst tot. Ich hatte meinen Recount nicht an, aber bis zu dem Zeitpunkt die... Weiß irgendjemand, was Schwifty am Anfang gefahren hat? 6, 7. Zu wenig. Dann würde, wenn verkleinert werden, täten nur folgende Leute mitgenommen werden. Treuen Herzen und Borlon als Tanks. Valentia, Ilastru und Misha als Heiler, weil ich weiß, was der heilen kann. Gegenüber Drachenlady, Liuno und Schmucker. Und als DDs Rasuo, Karuba, Hochwürden, Alvira, Surrender, Rui, Tai und MJ. Und jetzt könnt ihr diskutieren. Und ich gehe auch sogar weg hier, damit ich mich nicht einmische. Aber wenn ihr verkleinern wollt, muss das einstimmig sein. Ich gebe euch 5 Minuten. Bis gleich. Ging das gerade nur an die Office oder an alle? An alle. Also ich bin auch für Verkleinern und ich werde rausfliegen. Ich auch. Also mir ist 1000-mal lieber, dass der Boss jetzt gerade auch gildenintern von euch liegt, als dass ich da groß mitwirke, sage ich jetzt mal, aber wir dann zu nichts kommen. Sollen wir das so machen, dass vielleicht alle im Chat Plus schreiben, die verkleinern wollen und Minus, wer nicht verkleinern will? Ja, wäre, glaube ich, das Beste. Ich habe noch eine Frage. Alternativ kann man für so eine Umfrage auch einen Ready-Check nehmen und sagen, bereit klicken auf Verkleinern und nicht bereit sind die halt, die es weiter probieren wollen. Das ist besser. Ich habe mich dann doch nochmal muted. Safinia, warum verlässt du den Schlachtzug, wenn noch nicht entschieden ist? Weil ich das so sehe, dass ich da sowieso kein Damage fahre. Liebe Safinia, du entscheidest das nicht, das entscheidet die Gemeinschaft. Nicht du alleine. Strich für Safinia. Kann es auch sein, dass die Gruppe sich ganz anders entscheidet. Also lass sie doch mal diskutieren. Nur du alleine könntest schon dagegen sein, dann würde nicht verkleinert. Einer reicht. Ja? Und vielleicht sehe ich jetzt nicht so einen Scheiß. Und jetzt sehe ich einfach, dass ihr miteinander redet. Weil wenn, deswegen habe ich gesagt, redet. Nichts mit so einem Ready-Check. Weil reden heißt, hört euch die Leute an. Hört sie euch an. Hört euch das Argument an, warum ja und warum nein. Und wenn jemand nein sagt, guckt, ob ihr ihn überzeugen könnt. Guckt, ob ihr ihn plausibel machen könnt, warum. Das geht jetzt nicht mit, so machen wir. Das geht nur mit, wir sind ein Team, das Team will was schaffen. Weil das Team was schaffen will, müsste man das, bist du bereit, die Entbehrungen für das Team anzunehmen. Anders könnt ihr das nicht. Das geht nur mit Reden, nicht mit einem Ready-Check. Redet. Abermals 5 Minuten. Sonst frage ich jetzt jeden von euch einzeln. Einmal. Gut, dann gebe ich euch 15 Minuten für die Diskussion. Ob ja oder nein und wenn ja oder wenn nein, warum? Ich fange mal oben an, Valentia. Ja, damit man mal weiterkommt und den am besten Fall auch legen kann. Okay, Borlon? Ich habe noch eine kleine Frage dann. Hm? Wenn wir jetzt dann verkleinern, heißt es, wir machen das dann nicht mehr mit den Eisfallen und dann muss jeder wirklich unterbrechen und so? Also es wird dann individuell schwerer oder? Das wird leichter, indem der Boss weniger Leben hat, viel weniger. Ah, okay. Den kriegst du schneller down. Guck mal, wir haben jetzt viele Leute, die zum Beispiel 4%, also 40% machen guten Damage, 60% machen mittleren Damage. Und der Boss wird für jeden, egal wie viel Damage der macht, der kriegt prozentual Leben dazu. Wenn wir jetzt 60% wegtun, kriegt er 60% weniger Leben. Und dann bleiben nur noch die, die gut Damage machen, geht er schneller down. Da wirst du das gar nicht sehen. Du wirst sehen, dass die Mobs einfach wegfliegen. Also die meisten, außer der Zermalme, der hat viel Leben, aber der wird viel schneller down sein. Das ist okay. Deswegen macht man die Gruppen kleiner. Okay. Wenn die jetzt alle einen guten Damage machen würden, würden wir es weitermachen. Okay, verkleinern. Okay, Escanor? Ja, verkleinern, da ich glaube, dass wir das mit so einer großen Menge nicht schaffen und wenn wir kleiner sind, dann sind auch ja weniger Calls für Spieler, die halt dann Fehler machen. Prozentual halt so gesehen. Okay. Fehlt's? Verkleinern. Okay, selber Begründung nehme ich an. Ja, da brauche ich nichts dazufügen. Okay, MLJ? Abwachsung, ich sag, verkleinern. Es sind zu viele Sachen, die passieren und zu viele Spiele, die damit dann Fehler machen. Und wenn wir die dann schon mal gelegt haben nächste Woche, dann werden mehr Spieler wissen, was wann passiert. Okay. Dann Safinja. Verkleinern. Selbe Begründung nehme ich an. Jojo. Okay, Schwifti. Verkleinern. Wenn ihr dazu nichts sagt, nehme ich an, es ist dieselbe Begründung wie oben. Surrender? Verkleinern. Tankmonk? Verkleinern. Nochmal bitte. Auch verkleinern, also. Ah, okay. Ich habe dich akustisch nicht verstanden, entschuldige. Rinella? Verkleinern. Artika? Verkleinern. Drachenlady? Hart geschrieben, verkleinern. Oh, okay. Hochwürden? Ja, da müssen wir dann gucken, was das Koordinator autorisch geben würde. Generell ist halt eher die Ansage für diese Woche, dass man diese Woche wirklich zwischendurch abends wirklich Mythic Plus geht. Aber... Okay. Ein Tipp für derjenige, die gleich hier nicht mitgenommen werden. Dieser Boss ist jetzt auch in LFL schon zu spielen? Fragezeichen? Nein. Erst ab Mittwoch. Okay, dann jedenfalls ab Mittwoch, dass die dann auch im LFR gemacht wird. Zumindest sollte ab Mittwoch. Am Mittwoch wird der zweite Flügel im LFR geöffnet. Okay, Elastro? Ich habe verkleinern gehört, nehme ich an. Ja, habe ich richtig gehört? Okay, super. Karuba? Verkleinern. Okay. Generell aber von mir auch noch der Hinweis, ihr müsst jetzt nicht alle verkleinern sagen, weil alle verkleinern sagen. Ne? Also wenn wirklich jemand nicht für verkleinern ist und lieber HC, dann sagt es auch. Lyulo? Jo, verkleinern. Wird leichter für die anderen. Okay. Mischa? Sag mir bitte einer, wenn er im Schlachtzug schreibt. Er sagt das Beste für die Gruppe. Also nehme ich an, verkleinern. Weil HC wäre ja auch nicht schlecht für die Gruppe. Jetzt mal ganz ab davon. Er schreibt endlos. Das doch verkleinern. Okay. Rasau? Ja, mir ist es egal. Ich würde mich einfach enthalten eigentlich. Okay, kannst du es vielleicht näher ausführen? Wenn schon Diskussion, ja, ich schrieb mir von deinem Mehrheit ein und das Ding mal verkleinern dann einfach. Okay. Roxo? Ja, ich sag auch mal verkleinern, aber jetzt nur aus dem Grund, dass es tatsächlich alle sagen und ich hier nicht der Buhmann sein will. Das Beste für die Gruppe, finde ich, ist überhaupt kein Argument. Wir sind 24 Leute, der Raid wird auf 12 reduziert. Da gehen 12 raus, für die ist es alle super scheiße. So, ich habe mir jetzt den Sonntagabend hier freigehalten, um hier mitzuraiden und jetzt werde ich rausgeschmissen, weil nur 5 Leute richtig Damage machen können. Und das finde ich scheiße. So, ganz einfach. Ich würde am liebsten sagen, bleiben wir so, machen wir weiter, aber ich sag verkleinern, weil das ist halt, ja, gut. So blöd das klingt, Roxor. Zum einen, ich habe ja meine endgültige Meinung noch immer nicht abgegeben. Und zum anderen... Ja, wenn gesagt wird, es muss einstimmig sein, will ich ja, nicht das Arschloch sein, das eine Arschloch von 24 sein, das sagt, lass uns weitermachen. Ich finde es ist okay, ja, es ist, ich komme damit klar, ich finde es aber halt nicht toll. Ja. Oh, kann weil ich meine, meiner Meinung nach wird das nicht viel bringen. Wenn 12 Leute jetzt den Boss legen, ja, dann bringt mir das gar nichts. Und den Leuten, die kein Damage machen, bringt das auch nichts. Weil die werden dadurch nächste Woche auch nicht mehr Damage machen. Wenn ihr es jetzt mit 12 Mann schafft, die erste Phase, die jeder verstanden hat, die auch wirklich nicht schwierig zu verstehen ist, dann bringt das keinem was, außer den 12 Leuten, die es gemacht haben. Und die werden dadurch nächste Woche die 12 anderen auch nicht carryen. Hm. Ja, kann ich absolut verstehen. Ja. Du hast ein DD-Spec, oder? Boxer? Bitte? Hast du ein DD-Spec? Ja, ne? Ich habe ein DD-Spec, ja, aber ich bin grottig. Okay, ich hätte dir sonst angeboten, wenn du viel Damage fährst, dass du dann heute für mich mitkommen kannst. Dann würde ich halt nicht mitgehen. Na, aber solche Tauschen, Tauschgeschichten gehen bei der Verkleinerung nicht. Das ist was, was wir noch nicht machen können. Wie gesagt, wir sind ja auch noch nicht am Ende. Ich frage ja wirklich erstmal jeden. Roxo, ich kann deine Meinung absolut verstehen und nachvollziehen, ohne Frage. Okay, ja, ich sag trotzdem verkleinern, ja? Also. Hm. Kuruichai? Verkleinern. Schmucker? Ich enthalte mich, da ich hier drei Optionen sehe. Wir machen genauso weiter wie bisher, was nicht funktionieren wird aufgrund des Schadens. Wir verkleinern uns, ist immerhin besser, als dass gar nichts passiert. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob das wirklich besser ist, als wenn wir HC probieren. Ich glaube nicht, dass wir jemanden in HC legen würden, wenn der Schaden gleich bleibt. Aber vielleicht lernen die Leute dort schon was zu dem Boss. Keine Ahnung. Deswegen enthalte ich mich. Hm. Und Rossherz? Also wenn du jetzt über HC redest, den ersten Boss, wenn ihr keine Fehler macht, dann können wir den legen. Den zweiten können wir auch legen. Das geht dann nicht so auf den Damage, das geht mir auch an, wie viele Spieler da falsch machen. Ich würde vorschlagen, dass wir den Boss jetzt töten, also in 12er Mann oder wie ihr da wollt, wie viel damit kommen, und dass wir danach direkt HC gehen. Ja, aber ich denke, selbst in der verkleinerten Gruppe würde dieser Boss dauern. Auch der würde Trice brauchen. Weil ja, dass wir jetzt verkleinern, heißt ja nicht, dass ihr den dann instant legt, sondern dann ist halt, vielleicht braucht ihr dann trotzdem bis 20.30 Uhr und dann mit HC anfangen, sehe ich so nicht den Sinn drin. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es können gerne ein, zwei versuchen, mich zu überzeugen. Das könnt ihr unglaublich versuchen mit Argumenten und Sonstiges. Aber ansonsten bin ich jetzt das Arschloch, was sagt. Ganz ehrlich, ich sehe, gerade weil es die Hälfte der Gruppe wäre, mehr Sinn in HC. Gerade wo ich mir das halt auch alles angehört habe von euch jeweils. Und ich habe das Gefühl, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Gefühl, einige von euch haben das auch wirklich nur gesagt, einfach weil es alle gesagt haben. Roxo hat es ja offen zugegeben. Baby. Und dann wäre ich jetzt das Arschloch, wo ich sagen würde, HC würde sich generell mehr lohnen. So, kriege ich mal einen Zwischenstand? Du hast jeden gefragt, und was ist rausgekommen? Rausgekommen ist, dass alle fast alle gesagt haben, dass sie das gerne machen würden. Bei Roxo hat er wirklich zugegeben, er hat es nur gesagt, weil die anderen es gesagt haben, weil er HC auch dafür die bessere Alternative halten würde. Und ich bin im Moment noch das Arschloch, was sagt, HC fände ich besser. Okay, da du sagst, HC findest du besser, du bist gegen die Verkleinerung, ist zumindest für den gesamten Abend zu verkleinern vom Tisch. Ich habe gesagt einstimmig. Es ist keine Einstimmigkeit da, treues Herz, mal loslassen, danke. Daher werde ich jetzt meinen Gildenmeister Veto auspacken, womit ich euch alle überstimmen kann und ich sage euch, wie es jetzt laufen wird. Aber ich wollte, dass ihr miteinander geredet habt. Und ich finde das sehr schön, dass alle außer Kalarama gesagt haben, ja, wir verkleinern uns. Das Problem daran ist nur, ihr könnt einem Teufel nicht einen Deal anbieten, wo es um eine Seele geht, wo er dann nicht drüber nachdenkt und hinterher dann Scheiße baut. Ja, mit anderen Worten, ihr könnt auch nicht einer Nutte unbedingt 27 Millionen neue Tricks zeigen. Das funktioniert nicht. Ergo, jetzt könnt ihr euch aussuchen, wann ich bin. Würden wir jetzt verkleinern für den Rest des Abends, werden die anderen, die gesagt haben, jo, mach doch, unter Umständen morgen übermorgen nicht mehr in der Gilde sein, ey, was sind wir für Arschlöcher, kriegen das nicht hin oder warum fahren die nicht mehr, auch wenn ich das nicht hinkriege, dass sie mich da durchziehen. So oder abgeschwächt werdet ihr es denken oder sagen. Ich kenne euch. Ihr seid einfach Spieler. Wenn wir den Boss jetzt ohne Verkleinerung spielen und nicht legen, heißt es, was ist das für eine scheiß Gilde, da wird zu wenig Damage gefahren und so weiter. Ich halte euch jetzt mal den Spiegel vor. Ich sehe von euch, die hier im Teamspeak sind, Schmoker kenne ich zu kurz, Ruitai ist auch schon länger in der Gilde, war nie im Teamspeak, bis auf jetzt irgendwie einmal. Roxor ist sonst auch nicht wirklich im TS, so kann ich weitermachen. Ich glaube, der halbe Raid. Wenn ihr hier wäret, würden auch deutlich mehr Innis gehen. Mehr Innis gleich mehr Loot gleich mehr Damage. Ja? Und das müsst ihr tun. Es gab ja noch die dritte Option, die diskutiert wurde. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich werde diesen Raid jetzt auf 12 Mann runterbringen. Und ich werde mir genau eine halbe Stunde angucken, was bei diesem Boss passiert. Und wenn ich innerhalb dieser halben Stunde sehe, dass wir ihn fast legen, legen wir den. Wenn ich in einer halben Stunde sehe, dass wir ihn nicht legen, hören wir mit NHC auf. In beiden Fällen. Ja, wenn ich sehe, der Boss liegt gleich, dann legen wir den noch. Aber dann mache ich einen Re-Invite für den ersten Boss HC. Die Sache ist aber auch, der treuen Herzen hat ja vorhin hier gesagt, da kam ich nämlich gerade in den Channel, dass man sehr wohl genügend Damage für Boss 1 und 2 hat. Und ich sage euch, ein Grunddamage muss trotzdem da sein. Und ihr müsst richtig derbe an eurem Damage arbeiten. Ja, und das muss euch jetzt mal für die nächste Woche das Hauptanliegen sein. Da geht es nicht um Ruf, da geht es nicht um Weltquest, da geht es nicht um PvP, da geht es wirklich, wo kriege ich meinen Loot her und da gehe ich hin. Und das mache ich mit der Gilde und ich komme ins Teamspeak. Könnt ihr euch dort alle, auch eine Drachenlady, die sich bitte endlich mal am Mikrofon besorgt, könnt ihr euch da jetzt wirklich mal drauf einigen, weil dieses Team ansonsten die nächsten Wochen nicht weiterkommen wird. Das ist die einzige Option, mit der dieses Team vorwärts kommen wird. Könnt ihr euch darauf einstimmig einigen, jetzt wirklich all eure Kraft da reinzusetzen, besser zu werden? Miteinander. Geht das, ja oder nein? Ja. Ja. Jupp. Ja. Irgendjemand, der Nein sagen will, dass er das nicht schafft, dass man das nicht sieht, dass man das machen muss, dass man nicht mit der Gilde spielen muss, nicht Mythic Innis laufen muss, nicht Gear holen gehen muss. Dann haben wir jetzt dann hätten wir jetzt eine Verabredung, dass er tatsächlich dieses Teamspeak so nutzt, wie man das zu Burning Crusade Zeiten noch wie selbstverständlich getan hat und miteinander losrennt. Nein, Hochwürden. Weil wenn wir jetzt die halbe Stunde spielen, schaffen die in der halben Stunde nicht die Mythic Innis. Weil selbst die kürzeste Mythic-Inni brauchst du 40 Minuten mit Anreise und Co. Also ich verkleinere diesen Raid jetzt. Wir spielen dann mit Fläschchen, mit Tränken und Co. Ja? Zumindest wenn wir einmal in die zweite Phase gekommen sind. Und ich mache um Punkt 19 Uhr einen Re-Invite. Und ihr hört uns hier am besten sogar zu, weil vielleicht lernt ihr noch was. Ja? Nur schnell auf Klo. Und dann gehen wir HC. Tanks, das müsst ihr üben gehen miteinander. Gotteshymne, jetzt sonst Vibe. Gotteshymne, jetzt sonst Vibe. Gesundheitssteine nutzen, jetzt sonst Vibe. Übernimm. Hab ich. Die Spell, Anti-4-Tote. Die Spell. Vibe. Ist zu spät. Liebe Tanks, der Boss steht so, dass die Arschfotze des Bosses zu Violett guckt. In die Richtung, in die der Boss jetzt guckt. Dahin bringt man die Flächen. Der Tank, der 3 Aufladungen hat, ruft, wenn er die 2. hat, den anderen Tank fast schon zu sich. Kriegt er die 3., spottet man. Der mit die 3 Aufladungen hat, rennt weg. Wenn er das getan hat, kuschelt sich seine Nasenspitze in die Arschfotze des Bosses. Er wartet darauf, dass Tank 2 ihm sagt, kommt zu mir. Dann geht er in die Arschfotze des anderen Tanks, spottet, sodass der Tank mit den drei Aufladungen wieder an die Seite läuft. Dieser Tank läuft wieder an die Arschfotze des Bosses. So läuft die Nummer. Tanks, ihr geht das üben. Pause 19 Uhr Reinvite. Liegt nicht. Üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben. Ja? Üben. Auch die Tanks. Auch wenn ihr meint, ihr seid geil. Ihr seid's nicht. Ihr seid's dann, wenn's klappt. Okay? Okay? Ja. Ja. Baller, ihr macht jetzt in meinem Beisein einen Termin, wann ihr diesen Boss geht. Scheißegal, auf welchem Schwierigkeitsgrad, aber ihr geht das so, dass es funktioniert. Ich muss auf mich, auf euch tausendprozentig verlassen können. Weil dieser Boss, wenn wir den Damage fahren, ist in Phase 2 ein reiner Tankboss. Gut, ich hab den jetzt halt zum ersten Mal gemacht. Ja. Ich wusste gar nicht, wie das aussah. Du hättest jeden Tag im Teamspeak fragen können. Am Donnerstag haben wir die Sachen durchgegangen. Unbedingt drauf vorbereiten. Irgendwelche Guides gucken. Hättest du Guides geguckt, hättest du ja gewusst, dass immer der Tank, der drei Aufladungen hat oder zwei Aufladungen hat oder vier Aufladungen hat, wie man es auch immer ausmacht, es dann zur Seite bringt. Ne, da oben. Weil wenn ihr den Boss nämlich nicht in der Mitte positioniert, dann stehen wir plötzlich vor dem Boss. Und wenn wir vor dem Boss stehen, kriegen wir Aufladung. Und wenn wir Aufladung abkriegen und kriegen keine neue mehr, furzen wir das mitten in die Gruppe. Und dann ist die ganze Plattform voll und es ist ein Vibe. Und wir haben übrigens dadurch, dass wir verkleinert haben, gerade einen Heiler verloren. Nämlich den Liru. Der ist aus der Gilde raus. Und ich kann euch sagen, diese Verkleinerung hat stattgefunden, weil man sich nicht drum kümmert, mehr Damage zu fahren, weil man sich nicht drum kümmert, sein Gear zu haben, weil man sich nicht drum kümmert, die Bosse vor dem Raid vorzubereiten. Ne? Und das ist etwas, das geht gar nicht. Gibt es da Leute, die vielleicht was zu sagen wollen, sich vielleicht auch entschuldigen wollen? User was moved to your channel. Ja, da ich halt ja weniger rumlaufen sollte bei Suhl. Als Mili. Wo ist Safinja? Raus, ich schreibe gerade mit ihr. Was heißt sie ist raus? Raus. Was raus? Sage mir, was überall es heißt. Überall ist sie rausgegangen mit ihren Charakteren. Aus der Gilde. Und wir werden den Shifty auch verlieren. Ich lese es euch vor. Hallo Albira, für den heutigen Raid bzw. den Re-Invite melde ich mich ab. Grund mir ist es ein Riesendorn im Auge, dass in einer Gilde, in der man sehr groß von Gemeinschaft spricht, nach 4 Tries aussortiert wird, weil nicht genug DPS da ist. Das ist für mich absolut das Gegenteil von Gemeinschaft. Es wird immer behauptet, dass es keine Gilde ist, die für möglichst viele Bosse geht, sondern dafür geht, dass man zusammen Spaß am Raid hat. Ja, dann hätten wir den Raid abbrechen müssen. In unserer Satzung steht drin, dass der Raid verkleinert werden kann. Mit Safinja telefoniere ich später. Nee, jetzt kümmern. Raid-Nachbesprechung. Raid beendet. Wenn ihr meint, ihr seid solche Arschlöcher. Wenn ihr wirklich meint, ihr müsst solche Arschlöcher sein, die sich einen Scheißdreck drum kümmern, mal vernünftigen Damage zu fahren, ein Gear zu kommen und mal ihre Sachen zu machen. Und dann auch wirklich den Arsch in der Hose zu haben, wenn man rausgenommen wird. Dann noch in so einer Gilde zu bleiben und wirklich zu sagen, yo, ich selber bin das Arschloch. Ich selber hab mir meine Sachen nicht besorgt. Ich selber bin scheiße. Und deswegen bin ich rausgenommen worden für diesen Boss. Dann könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Albira, over. User disconnected from your channel. MJ? Ja? Ich kläre gerade noch einiges. Könntest du die Raid-Nachbesprechung schon mal anfangen, bitte? Okay. Raid-Nachbesprechung, Moment, MJ, kann ich eine Frage stellen? Ja? Wollen wir jetzt nicht Hardcore den ersten Boss töten mit der Gilde? Nein. Überhaupt nicht. Also wenn jetzt, wir können ja auch ohne, dürfen wir den jetzt nicht Raid Nachbesprechung. Nach der Nachbesprechung dürfen wir das machen? Nach der Raid ist das frei. Okay. Gut. Nachbesprechung geht wie folgt. Was gefallen hat, was nicht gefallen hat, nicht wiederholen bitte, was schon gesagt ist. Die Entscheidungen von wie wir da Boss spielen können, kann nicht diskutiert werden. So. Dreisheit. Fang du mal an. Das lief gut, also dass wir uns versammelt haben, aber dass jetzt so viele Leute sich streiten und so, dass der, wenn der Raid verkleinert werden muss, dann muss der verkleinert werden. Also da stellt man sich ja die Frage, das haben wir nicht gemacht, weil wir ja keinen Bock hatten, weil sonst würden wir den so nicht töten. Wir haben den jetzt nicht getötet, obwohl das flotter ging und wir haben den zweimal auf die zweite Phase rübergebracht. Und das müssen die schon verstehen. So, sonst wäre es das. Okay. Ist das eine Diskussion oder eine Sammlung von Monologen jetzt? Also nicht direkt eine Diskussion. Okay. Darf man auch direkt was zur Gilde sagen oder ist jetzt nur Raid-Time? Lass uns erst die Nachbesprechung machen. Erst wirklich zum Raid an sich. Und wenn danach noch Bedarf ist, sind wir ja auch noch da. Smoker. Ja, zu Zul, keine Ahnung, da war ich jetzt gar nicht dabei. Also bei in der letzten halben Stunde. Ansonsten, manche fehlt halt einfach Schaden, das ist halt einfach so. Und ich weiß nicht, ob der strenge Stil immer so viel Erfolge bringt. Ich meine, Albira setzt sich da immer in irgendeine Rage rein und jetzt brauchst du auch gerade wieder zu viel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine ruhige Herangehensweise wie von Treus Herz besser wäre. Aber ich bin ganz neu, ich halte mich da zurück, das war meine Anmerkung. Albira, die ist wohl eigentlich kein Raid-Lied machen, aber wenn es richtig schief geht, dann kommt er rein, dann ist das natürlich weiter. Hutai. Ja, der heutige Raid-Abend war der beste Beweis dafür, dass alle für einen und einer für alle wirklich gelebt werden muss. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es besser wird. Ansonsten wieder einmal danke für den Abend. Okay. Roxor? Ja, was ich gut fand, war gar nichts. Und was ich schlecht war, war im Prinzip der Rest. Also was soll ich sagen, es war im Prinzip für mich eine riesige Zeitverschwendung jetzt. Ja, das und ich, bei kann dir das auch, stimmt ich muss auch sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Sofort, dass sofort nach einem Try hier schon, also vom Gildenmeister ja, aber von jemandem, der den Raid Lead nicht machen will, sofort geraged wird und dann sofort mit Auflösung des Raids gedroht wird nach einem Try. Mit einer Gruppe, die es offensichtlich jetzt nicht total drauf hat, ja. Was er selber die ganze Zeit auch sagt, was er weiß. Ich kann die Reaktion da nicht besonders weit nachvollziehen. Und ja, ganz ehrlich, also ich würde mir als Gildenmeister so jemanden wie den treuen Herzen wünschen. Weil der bleibt immer ruhig, der macht Ansagen, die auch tatsächlich helfen. Und er beleidigt uns nicht als Kleinkinder, indem man uns mit der Sesamstraße vergleicht. Wollte ich mal loswerden. Okay, aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, was wir haben, ist, dass wenn man das die ganze Raid so lieb bleibt, dann gäbe es auch nicht. Was meinst du? Man muss mal ein Arschloch werden, auch in die Raid. Ja, natürlich, ich kann das auch verstehen. Also wenn jetzt hier nur Scheiße gebaut wird, andauernd, das kann ich verstehen, ja, so wie letzte Woche, als wir den ersten Boss HC dann gemacht haben, wo dann halt auch wirklich gefailt wurde, da kann ich verstehen, dass man auch mal lauter wird, ja, und auch mal eine Ansage macht, aber nach einem Try hier jetzt am ersten Tag und dann jetzt, wie viele Tries wurden jetzt gemacht? 6 insgesamt und jetzt wird der Raid aufgelöst, das kann ich nicht nachvollziehen. Ach ja, und was ich auch noch sagen möchte, was ich auch nicht top fand, war wir haben hier eine Viertelstunde Pause gemacht, haben uns beraten, ob wir jetzt den Raid verkleinern sollen oder nicht, ja. Vorher wurde die Ansage gemacht, entweder es passiert einstimmig, wenn es einstimmig ist, dann wird er verkleinert, oder wir machen halt HC weiter. Ja. Wir haben uns dann entschieden, die Kalarama war es, glaube ich, die hat gesagt, die hat halt die Einstimmigkeit quasi, also mehrere waren dagegen, haben es trotzdem ja gesagt, Kalarama hat nein gesagt. Und trotzdem wurde dann ein Veto eingelegt und wir haben es trotzdem gemacht. Also dann verstehe ich nicht, warum man vorher diese Ansage macht, warum man dann so ein Schmierentheater hier macht, dass wir überhaupt diese Diskussion führen, wenn sie im Endeffekt einfach nur verschwendete Zeit ist. Nein, es geht darum, dass wir darüber diskutieren. Weil dann reden wir miteinander und das passiert zu wenig. Ja, gern. Ich diskutiere auch gerne. Ich diskutiere auch jetzt gerne mit dir, aber ich diskutiere nur gerne, wenn es auch irgendwo Sinn hat zu diskutieren, ja. Nicht, wenn jetzt irgendwie, wenn wir darüber diskutieren, wir kommen zu einem Entschluss, was wir im Prinzip gemacht haben, und dann wird es am Ende aber einfach umgedreht, weil es nicht gefällt, das Ergebnis, weil es ihm nicht gefällt. Das finde ich nicht okay. Weil wir haben doch gesagt, wir reden ja von der Verkleinerung. Darüber haben wir nur geredet, um der Gruppe zu helfen. Und dann wird die Entscheidung der Gruppe verworfen. True. Ich bin gerade verwirrt. Ich war mir Kuchen holen, komm wieder. Ich will gleich mit dir. Okay. Rassau, hast du etwas zu sagen? Also ich denke mal, es wurde eigentlich schon alles gesagt. Ich fand es halt einfach nur traurig und ja, Verbesserungen gab's, weiß nicht, ob heute nicht so wirklich, und mal gucken, wie es weitergeht, würde ich nur sagen. Micha, bist du da? Kann ich da was überhaupt dazu sagen, jetzt nicht jetzt zu dem Vorfall. Zeitverschwendung, das ist so eine Art, du wirst Zeit verschwenden, wenn du das erste Mal in dem Raid bist. Also du wirst die Bosse jetzt kennen. Ich bin jetzt schon in dem Raid, ich spiele drei Tanks, ich spiele mit jedem, also ich habe jetzt mit zwei schon 7 von 8 und Not Hardcore und 7 von 8 Hardcore getötet. Ich spiele die immer wieder durch und das kommt immer drauf an, was du für Leute hast. Die spielen sich immer anders. Also wir müssen uns einfach einspielen. Das Problem hier ist, die Gruppe, die wird immer neu zusammengestellt. Jedes Cooldown von dem Raid werden neue Leute dazukommen. Deswegen können wir uns nicht einspielen. Wir können es schaffen, aber das wird ein bisschen Zeit kosten. Eigentlich müssten hier immer zwei Gruppen mitlaufen. Ich bin in die Gilde reingetreten vor einer Woche und ich war nicht der Raid-Lead. Ich leite jetzt nur, weil keiner das gemacht hat und ich mehr oder weniger davon Ahnung hatte, wo wir schon reingegangen sind. Nur deswegen helfe ich, sag was an, also was ich weiß, das sage ich auch weiter an euch. Wir können es schaffen, aber wir müssen ein bisschen Zeit dazu nehmen, dass wir uns einspielen. Wir werden das packen. Also ich sehe, dass die Gruppe das machen kann. Alle von euch können das machen. Ich schreibe jeden Tag, also wo ich online bin, habe ich gesagt, wenn ihr mal in Mythic Plus gehen wollt, schreibt mich an. Ich komme gerne, ich tank euch die Mythic Plus durch, weil ich spiele die. Ich will ja auch meine Sachen verbessern. Ich muss 3 Charakter hochleveln, obwohl die schon bei irgendwas mit 375 oder so sind. Aber die müssen alle hoch sein. Alle höher werden. Also einfach anschreiben. Ich wollte das nochmal kurz, ganz kurz dazu sagen mit der Zeitverschwendung, das meinte ich jetzt nur, weil wir jetzt nach Abbruch haben. Ja, also ich habe gar kein Problem, den Boss 100-mal zu tryen und den immer noch nicht zu legen. Ja, also ich habe den auch 100-mal getryt und auch wenn der nicht liegt, ne, weißt du, die 100-mal, dann lernst du immer was dazu. Das meint er ja. Ich habe es falsch verstanden, kein Problem. Okay, ja, alles klar. MJ, wo hat es aufgehört? Die Micha hat nicht geschrieben, die Last drückt. Ich hab nichts Neues, alles wird gesagt. Okay, hochhören. Wir werden gleich darüber noch reden, wenn noch jemand Lust hat, weiterzumachen oder so. Dann werden wir gleich reden, nachdem die Besprechung zu Ende ist. Micha hatte dir geantwortet, ne? Okay, hab die. Im TS. Okay. Nichts hinzuzufügen und so. Dann Drachenlady. Heutiger. Schau, man hat gesehen, dass in vielen Sachen die Übung fehlt. Und die Übung kriegst du nur durch Trein. Und dafür, deshalb finde ich schade, dass es abgebrochen wurde. Was jetzt im HC los war, keine Ahnung. Hab nur halbherzig mitgehört. Okay, Denkmung. Na, wurde bereits gesagt. Surrender. Also der Invite war jetzt ja heute, ich glaube, das erste Mal richtig gut. Das ging auch recht zügig, auch mit den Porten und so weiter. Aber ansonsten bin ich mit dem ganzen Abend sehr, sehr unzufrieden. Weil ich das nicht nachvollziehen kann, dass wir abstimmen und er dann sein Veto zieht und dass wir dann halt alle überstimmt sind. Dass das irgendwo in irgendeiner Satzung steht von mir aus, aber warum dann der ganze Zinnober vorher? Und dass Alvira jetzt hier so ein Rage-Quit macht, das finde ich auch absolut daneben, ehrlich gesagt. Ja, ich kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass er jetzt verärgert ist, weil halt auch wichtige Leute wieder rausgehen und so weiter, aber ich finde, da muss man dann als Gildenleiter irgendwo die Ruhe bzw. die Kontenance bewahren. Da bin ich gerade echt ein bisschen enttäuscht. Okay. Fietz? Ich hab eigentlich nichts dazu zu fügen. Eshko nach? Ja, also ich fand jetzt der Abend war jetzt nicht der beste, aber wir konnten halt jetzt schon mal den Boss spielen, sehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das schon öfters jetzt, ja jetzt nicht öfters jetzt so einen Abend haben, aber halt öfters ihn spielen, dass wir das wohl auch schaffen könnten und auch weitermachen könnten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt da jetzt dran stehen bleiben werden. Borland? Ja. Also ich versuche jetzt nicht viel zu wiederholen. Also hauptsächlich schließe ich mich Surrender an. Der hat ziemlich, meiner Meinung nach, ziemlich viele gute Dinge gesagt. Ich finde halt generell zu der Gilde, finde ich halt komisch, wie manche Dinge so laufen. Prinzipiell habe ich halt immer gedacht, okay, zum Beispiel letzte Woche war ich echt mega zufrieden. Da habe ich gemerkt, okay, wenn die Gruppe jetzt so bleibt und man sich so langsam mal so das Vertrauen zueinander kommt und so, dann wird es richtig gut. Jetzt erfahre ich, gut, ich kenne jetzt den Grund auch überhaupt nicht, jetzt erfahre ich, dass 8 Leute weg sind. Wenn mal zum Beispiel das mit Amestera, kann ich dann verstehen, wenn er, wenn er die ganze Zeit drum diskutiert und um Zeug macht, dass er dann rausfliegt oder dass er dann halt nach mehrfachem Warnen praktisch rausfliegt. Aber das dann gleich 18 und das waren dann auch gleich 8 von den besten oder ich sag mal die Person, auf die wir gerade am Anfang jetzt mega gebaut haben, fand ich einfach echt schade. Und generell zu dem Raid fand ich halt auch kacke. Ich habe jetzt im Prinzip mich auf den Tag gefreut, weil ich endlich mal weiterkommen will. Jetzt habe ich am Ende vom Tag immer noch keinen Boss mehr gelegt als vorher. Die ganzen Items habe ich nicht bekommen, auf die ich mich heute gefreut habe, die vielleicht droppen. Und HC haben wir auch nicht probieren können. Zu meinem Fehler, gut, ich gebe es zu, ich habe dann auch mal einen Fehler gebaut. Ich war jetzt First Time bei dem Boss in der zweiten Phase und habe jetzt zum ersten Mal die Fähigkeit gesehen. Gut, ich habe den Guides gesehen und so, aber das ist trotzdem was anderes, wenn man das spielt. Gerade wenn man dann noch irgendwie zusätzlich gefeiert wird und so und es ist alles auf einmal. Und dann direkt danach zu sagen, so yo, hat keinen Sinn mehr, guckt euch die Scheiße an und so, fand ich auch halt nicht cool. Ja, prinzipiell war ich jemand, der im Prinzip nie groß irgendwas gesagt hat, weil ich gedacht habe, das wird schon und die Gruppe wächst zusammen. Aber ich sehe halt Woche für Woche, dass dieser Zusammenhalt halt einfach nicht kommt, dass die eher noch zusammenbricht. Und das finde ich halt schade. Und ja, prinzipiell schließe ich mich halt hauptsächlich den anderen an. Auch das mit dem Veto und so. Ja, ist halt ziemlich durcheinander und naja, das stört mich halt momentan an der Gilde. Ja, bin ich vollkommen bei dir, Bono. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Okay, dann Valentia. Ja, an sich. Das Einladen war ja gut, dass es endlich mal schneller geht. Ja, die Atmosphäre, die ist ja meistens gleich. Also, Was mich manchmal stört ist, er sagt, ja, hier treues Herz und Schiff, die ist es euers. Er ist leise und dann meldet er sich trotzdem, wenn was ist, an sich. Was ja auch, also an sich ist es ja auch richtig. Jeder sagt ja, wenn irgendwie Verbesserungsvorschläge oder sowas sind. Nur, was jetzt gerade passiert ist, weiß ich ja nicht, weil ich nicht da war. Darf ich noch kurz was sagen oder ist es jetzt schon zu spät? Ja. Ich wollte nur noch einmal prinzipiell zu allem sagen. Ich finde, weil jetzt viel jetzt über Albira irgendwo hergezogen wird oder irgendwie die negativen Dinge angesprochen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele Dinge, die Albira ansetzt, sind wirklich gut. Vieles stört zwar die Spiele, auch das mit den Verzauberungen und so, aber darüber habe ich mich auch schon mit Amestera und so unterhalten und habe wirklich mal die Spieler untereinander gefragt. Und es ist halt so, dass wenn man von Anfang an streng durchgreift und wirklich auch jeder dann mit den Verzauberungen kommt und mit den Fläschchen und mit dem Buff-Food, dass dann auch mehr Damage gefahren wird. Wenn das so locker genommen wird alles, dann passiert es nicht. Da muss ich einfach Albira Zuspruch geben, weil es einfach gut ist, in manchen Dingen knallhart durchzugreifen, weil darunter praktisch die Gruppe nur profitiert. Ich finde aber halt so Dinge, gerade wie das mit dem Veto und diese Entscheidungen und auch dieses schnelle Ausrasten, schnelle Raid anbrechen und auch teilweise diese Beleidigungen und so, das sind halt so Dinge, die gehören halt nicht hin. Da schließe ich mich auch den anderen an, die zum Beispiel gesagt hat, das treues Herz, das relativ ruhig geleitet hat und so und ja, im Endeffekt nicht die Hoffnung in die Gruppe verloren hat. Er hat gesagt, wir kriegen das schon hin, wir müssen das nur mal sehen und so. Und dieses Temperamentvolle, einfach wie Albira hat, halt nicht hat. Das Einzige, was ich jetzt im Nachhinein halt dazu noch sagen wollte, ist halt, dass Albira nicht alles schlecht macht. Weil ich habe mir so gedacht, ich mag alle Leute, die momentan in der Gilde sind. Bin oft im TS, ich habe oft mit Leuten Innis gemacht und Mythics und so. Und es hat echt Bock gemacht. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten echt angefreundet, weil die Leute hier teilweise einfach echt korrekt sind, mit denen man so Kontakt knüpfen kann, ja. Und ich find's schade, dass man dann Kontakt zu solchen Leuten verliert und teilweise auch gesagt wird, ja, wenn die aus der Gilde gehen, sollt ihr nicht mit denen spielen und so, wo ich irgendwo verstehen kann. Aber ich find's schade, dass man praktisch korrekte Leute verliert wegen der Mücke an der Wand so. Oder zum Beispiel, dass jetzt Amestera ist rausgeworfen wurde oder wie auch immer. Und 7 andere gehen direkt mit und so. Das stört mich halt. So diese Gemeinschaft, von der immer geredet wird, die entsteht einfach nicht. Und das ist das, was mich am meisten stört. Und ich bin auch nicht jemand, der dann sagt so, yo, ich bin jetzt raus, ich möchte es nicht. Ich habe dann versucht, das mit aufzubauen und ich war mit dem TS. Aber wenn das so weitergeht, dann entsteht das einfach nicht. Viele gute Ansätze, aber auch viele, viele Dinge, die einfach nicht sein sollen, wo Spieler dazu bringt, aus der Gilde rauszugehen. Und das ist das Hauptproblem hier, meiner Meinung nach. Julia, warst du oder soll ich her? Mach du gerade ruhig. Okay, ja, ich finde es auch schade, dass wir aufgehört haben, aber wir hatten gesagt, wir wollten bis 19 Uhr dann die Bosse drehen. Ja, vielleicht hatten wir noch ein, drei gehen sollen. Danach vielleicht die Arenenfight machen, denke nicht, dass das noch etwas gebracht hat, da auch schon jedenfalls ein schon aus der Gilde wieder gegangen ist. Weiß nicht, wie gut das da noch weit gegangen hat. Ja, wie gesagt, Infight war gut. Konzentration denke ich den Anfang auch. Ich denke, dass sobald wir die zweite Phase reingegangen würde, dass wir abwägen hätten sollen und nicht die drei weitermachen sollen und dann erst deutlich erklären, wie das die zweite Phase geht oder vielleicht noch ein, zwei Mal die erste Phase machen, damit wir genau wissen, was passiert. Und dann haben wir nächste Woche davon viel mehr Gutes vom Kommen, dann ja, direkt durchgehen mit die zweite Phase, weil man weiß, wenn die zweite Phase anging, die Spieler wissen nicht, was genau passieren wird und das wird doch schief gehen. Weiter habe ich eigentlich auch nichts zu sagen. Julian. Dann würde ich noch gerne was sagen. Also, da ja auch viele von euch die Art von Albira angesprochen haben in dem Fall. Ja, er ist streng, ohne Frage. Das weiß aber auch jeder und ich denke, das merkt auch jeder, der in diese Gilde kommt. Ja, Trolls Herz ist wesentlich ruhiger, macht das Ganze auch ruhiger, ohne Frage. Aber damit ein Raid und auch eine Gruppe funktioniert, braucht es meiner Meinung nach beide Seiten. Das braucht nicht nur dieses, ja, komm, hat nicht geklappt, probieren wir es das nächste Mal, sondern es braucht auch irgendwo was Strenges, weil ohne Strenge funktioniert es auch nicht, ohne Strenge zerfällt das Ganze. Weil irgendwann dann, auch wenn jetzt alle sagen, nö, das passiert nicht, irgendwann macht dann jeder, was er will und dann häufen sich die Fehler und so weiter. Klar, diese Strenge ist am Anfang extrem, aber ganz ehrlich, soweit ich Albi kenne, auch wenn ich jetzt natürlich nicht für ihn sprechen kann, würde er auch lieber entspannter in den Raid reingehen, als es in dem Fall jetzt notwendig war. Und dementsprechend, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Es ist auch ein Zusammenspiel, klar, aus mangelnder Vorbereitung. Da kann auch ich mich selber nicht rausnehmen. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen gar nichts geschafft, wirklich mich mit meiner Klasse wieder zu beschäftigen. Mein DPS war absolut unterirdisch, das weiß ich auch, gerade für meine Klasse. Aber dann sagt man, gut, dann setzen wir uns da hin und dann setzen wir uns da dran. Und ich denke, auch dieser zweite Try, den ihr gehabt habt, dann in der Verkleinerung, in der kleineren Gruppe, hat dann letztendlich auch gezeigt, dass DPS bei diesem Boss absolut nicht alles ist. Klar, es macht einen Unterschied, ob man jetzt mehr DPS fährt, aber es ist auch absolut nicht alles. Absolut alles bei diesem Boss ist, sich zu konzentrieren. Und ja, das ist eine Sache, an der kann man arbeiten, aber an der kann man nur arbeiten, wenn man hier zusammen ist. Dementsprechend wirklich häufig hier hinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie kurz es wirklich davor war, dass hier echt alles zusammengeklappt ist. Und das möchte ich nicht. Ich kämpfe für diese Gilde jetzt schon, auch wenn ich nur nicht lange, sehr, sehr intensiv. Das mag vielleicht der ein oder andere hier wissen. Ich lebe im TS, ich lebe im Moment in WoW, um hier alles dementsprechend zu regeln und diese Raids auch mit vorzubereiten und alles. Und natürlich auch für mich irgendwo natürlich scheiße, wie es gelaufen ist, aber auch irgendwo ja abzusehen, warum es jetzt so gelaufen ist. Klar, das ist scheiße gelaufen, aber ganz ehrlich, für mich ist das jetzt kein, ich stecke meinen Kopf in den Sand und bin erstmal total scheiße gelaunt darüber, sondern für mich ist das jetzt ein, ich werde zusehen, was ich auch nur kann, damit es nächstes Wochenende ganz anders und dann auch besser läuft. Ich weiß nicht, ob dazu noch jemand was sagen will? Ja, schon. Ja, auch. Weil, also, das, was du gesagt hast mit der Strenge und so, da gebe ich dir jetzt auch, also will ich nicht sagen, dass du Unrecht hast. Das war aber auch nicht der Kritikpunkt von den meisten Leuten, die was dazu gesagt haben, sondern der Kritikpunkt war, dass er nicht das gemacht hat, was er gesagt hat. Er hat gesagt, wir stimmen ab, wenn es nicht einstimmig ist, machen wir das und das, und er hat das Gegenteil gemacht. Das war der Hauptkritikpunkt daran, und der Kritikpunkt war, dass, also so wie ich das verstanden habe persönlich, dass er den Kopf in den Sand gesteckt hat, weil nach 5 Tries ist er geragequittet und die meisten, bin ich mir ziemlich sicher, die hätten auch noch mehr Tries in sich gehabt, um es zumindest zu probieren. Ich meine, man lernt doch durch Wiederholung, auch wenn man es verkackt. Es ist, ja, gut, das wollte ich auch sagen. Ja. Ja, Kalamara, ich meine, ich hab's ja auch schon so teilweise angeschnitten, das Thema. Ich bin ich da auch deiner Meinung. Gerade zum Beispiel das mit der Strenge, da habe ich ja auch gesagt, dass es da viele gute Ansätze gibt und die auch irgendwo in der Gilde sein muss. Sonst passiert genau das, was du gesagt hast, sonst artet hier alles aus und jeder macht, was er will, was ja nicht sein soll. Wir wollen ja vorwärts kommen. Nur ist es halt, wie die anderen auch schon gesagt haben, nicht das Hauptding, was stört. Nicht unbedingt die Strenge, sondern wie man miteinander umgeht. Weil man kann streng sein und das Ziel vor Augen haben, aber ich weiß nicht. Man muss keine Gilde haben, in der jede Woche mehr rausgehen als reinkommen. So, das finde ich halt voll kacke. Ja, und ich kann es auch verstehen. Ich glaube, ich kann es ultra verstehen, dass du da mega Zeit reinsetzt und so. Aber dann stelle ich dir auch die Frage so, ich möchte hier genauso wenig, dass jetzt hier alles auseinanderplatzt und so. Und ich hoffe, du willst es ja auch nicht. Aber dann müsstest doch da du eigentlich auch sehen, dass dann irgendwas getan werden muss. So, weißt du, was ich meine? Und im Vergleich zur letzten Woche und die Woche davor und die Woche davor hat sich momentan nicht viel geändert. Die Leute sind immer noch ähnlich mit dem Gear und das ist halt so. Und da versucht man anzugehen, was ich gut finde. Aber ich finde es halt im Raid an sich hat sich nicht viel geändert. Und das ist auch das Hauptproblem meiner Meinung nach. Ja, wie man gesagt, halt miteinander geht. Ich höre mir das ja hier alles auch an. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt nicht einen totalen Block neben mir liegen hätte und mir das ehrlich gesagt doch alles aufschreibe. Einfach, weil es Punkte ist, die ich im Hinterkopf behalten will. Auch damit ihr mal wisst, dass ich auch wirklich dann zuhöre. Ja, es ist letztendlich... Ja gut, Borlon wurde gerade einmal gezogen. Ja, es ist letztendlich das, was ich sagen kann. Klar, doof gelaufen. Lassen wir es mal so stehen. Gucken wir, dass wir an einem Strang ziehen, damit es nächstes Wochenende besser ist. Meinst du jetzt im Moment, warum abgebrochen wurde? Es wurde ganz einfach, es wurde versucht, einen Mittelweg zu finden, weil, wie er sagte, einige haben einfach auch nur Ja gesagt, um des Ja-Sagen-Willens für die anderen, weil viele Ja und Amen gesagt haben. Albi hat letztendlich versucht, mit dieser Lösung bezüglich ab 19 Uhr dann HC, versucht, einen Mittelweg zu finden. Aber selbst bei diesem Mittelweg gab es jetzt so viele Leute, die gesagt haben, nee, ist scheiße, nee, geht nicht, nee, machen wir nicht. Und dann auch eingeschnappt und auch rausgegangen sind, dass das einfach eine Sache ist, wo man auf dieser Grundlage, wenn man sich auch nebenbei jetzt mal, sag ich jetzt mal, noch darum kümmern muss, nicht weiter raiden kann. Daran leiden aber wir, die noch Lust haben und auch bleiben. Dann schmeißt das denen um die Ohren, die diesen Stress verursacht haben. Und nicht uns. So blöd der Vorschlag jetzt ist. Ja, aber es ist auch immer die Frage, wer dann letztendlich auch noch dabei ist. Ja, aber die können doch rausgehen, das ist ja egal. Also, waren ja immer noch genug motivierte Leute da, die auch noch Lust hatten. Also. Ja, aber dann war da auch noch eine Diskussion im Hintergrund, beziehungsweise dieses, ja, das muss ich jetzt aber loswerden, was sich auch in den Vordergrund gedrängt hat, wenn Klärungsbedarf ist, kann man keinen vernünftigen Raid machen, weil die Hälfte der Leute in irgendeiner Weise abgelenkt ist. Das geht einfach nicht. Was meinst du da jetzt gerade? Das verstehe ich nicht ganz. Ich musste mir gerade zum Beispiel Leute rausziehen. Ihr habt doch sicher auch gemerkt, dass manche Leute einfach so das CS verlassen haben. Zum Beispiel. Irgendwelche Kommentare hinterlassen haben. Irgendwas gemacht haben. Irgendwie im Gildenchat noch was geschrieben haben. Oder es zumindest versucht haben. Oder sonstiges. Wenn man gleichzeitig da jetzt noch ein Auge drauf haben muss, weil manche Leute meinen, Stress zu fahren, dann geht es einfach nicht. Wurde jetzt Borlon gekickt oder was? Hm? Wurde jetzt Borlon gekickt? Nein. Also einfach nur rausgebracht. Also. Sorry, ich wurde geschoben. Sorry, ich wollte nur so, was habe ich verpasst? Ach, letztendlich das Gespräch, was wir seit 10 Minuten führen. Okay. Also so wie ich es mitbekommen habe, werden jetzt halt ein paar Leute runtergezogen und werden halt nochmal gefragt. So. Also falls ihr euch wundert, wo ich gerade war. Es wird nochmal ein Gespräch geführt, ja. Dachte ich mir schon. Ja. Dann würde ich sagen, dass die Nachbesprechung zum Ende ist. Ob jemand soll noch etwas Wichtiges haben? Ja, ich wollte nur fragen, so, was machen wir jetzt so? Also ich finde zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt. Ich finde die ganzen Nachbesprechungen alles ganz gut und schön. Jeder sagt, was er gut findet und nicht gut findet. Aber was ist jetzt dann so in Anführungszeichen die Lösung? Also wir sitzen jetzt hier und sagen, gut, die Raid-Besprechung ist jetzt vorbei. Jetzt dauert es dann 2 Minuten, dann lief die Hälfte der Leute hier und kommt dann erst wieder in den Test das nächste Mal so. Wir haben doch jetzt die ID offen, oder nicht? Ja. Theoretisch könntest du jetzt wieder reingehen und könntest dann irgendwas machen. Wenn wir aber finde jetzt auch mal nochmal eine ganze Raid-Gruppe, so. Wer jetzt zum Beispiel irgendwas laufen will und sowas. Offiziere, denkt bitte dran, dass wir eigentlich auch noch ein Offiziersgespräch haben und Sachen, die vielleicht noch geklärt werden müssen. User was moved out of your channel. Ja. Ja. So, wenn jemand sagt, okay, ich werde Raid-Lead machen, ich mache das, dann kann ich die Lead übergeben nach die Person. Und dann können die Spieler rausgehen, die nicht mitgehen wollen. Oder wie dann auch. Okay. Ja, wer hätte denn jetzt überhaupt noch Lust, weiter zu raiden? Ja, Lust schon, aber wenn wir jetzt ja das Offi treffen, leider. Ja, also dann kann ich dich, dann bin ich auch raus. User was moved to your Sorry. Channel. Das sind auch so... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, immer wenn man so einen Lösungsansatz hat, dann kommt irgendwas wieder dazwischen, so. Sollte das nicht... Nicht nach dem Raid sofort sein? Oder 21 Uhr oder so? Das sollte nach dem Raid direkt sein, ich werde einmal nachfragen. Guck, dass ihr sonst vielleicht jetzt noch 5 bis 10 Minuten Pause macht, dass jeder sich nochmal was zu trinken holen kann oder sowas. Wir haben gesagt, wir wollen sehen, dass man besser wird. Dazu gehört auch, dass man sich Gear holt und dass man auch wirklich sieht, dass eine Verbesserung stattfindet. Ich habe aber niemals gesagt, dass ein Raid nicht verkleinert wird, sondern garantiert. Im Gegenteil, habe ich gesagt, hinten raus, also Richtung Schluss, wird ein Raid verkleinert und notfalls so klein, dass man noch einen Boss legen kann, ja, weil das nämlich am Ende der gesamten Gruppe zugute kommt. Mit der ganzen Gruppe komplett vorhin, ohne Verkleinerung, hätte dieser Boss auch nach 1000 Twice niemals liegen können. Und auch der erste Boss HC hätte ohne eine Verkleinerung nicht gelegen. Schwöre ich euch bei allem, was ich bei 3200 geleiteten Raids an Erfahrung habe. Es wäre rechnerisch nicht mal möglich gewesen. Wenn ich das habe, dann muss ich zum Wohle der Gruppe entscheiden. Wenn ich euch dann eine Viertelstunde lang diskutieren lasse, hat das seine Gründe. Der erste Grund ist, und da könnt ihr mich ein Arschloch-Wichser-Hurensohn nennen, für wie ihr wollt, ich wollte wissen, wer eigentlich rallt, warum man verkleinert und dass einem das eigentlich selber, selbst wenn man nicht dabei ist, zugute kommt. Und ich möchte daran erinnern, es gab im letzten Add-on-Raid, wo ich nicht mitgegangen bin, weil ich zu schlecht war. Ja? Also auch ich war nicht im Raid dabei. Auch davor das Add-on gab es schon Raids, wo ich nicht mehr dann dabei war. Ich kann mich an die Nachtfestung erinnern, wo ich bei Bossen nicht dabei war. Von daher. Aber man muss begreifen, dass man trotzdem zum Team gehört, weil andere sagen, du bist zu schlecht, wir nehmen dich nicht mehr mit, du bist nicht mehr im Kader. Wir sagen, zeig uns die Woche, dass du besser werden willst, wir sind für dich da, komm ins Teamspeak, geh mit uns Inis, frag deinen Klassenleiter, wir kümmern uns drum. Das ist der Unterschied, wo die Gemeinschaft zum Tragen kommt. Aber ein Raid wird selbstverständlich verkleinert nach hinten raus. Und wenn es sein muss, wirklich auf 12 Mann, wenn es die einzige Chance ist, dass das liegt. Im Übrigen, kleiner Fun-Fact, wenn man nicht immer darüber diskutieren würde, dass man ja Dinge anders machen kann als angesagt, dass man ja irgendwo anders sich hinstellen kann, dass man irgendwo anders hinlaufen kann, dann hätte es gestern diese Scheiße von Amestera nicht gegeben, über seine Diskussionen, die gelaufen sind, nicht mit den nächsten 2 in der Raid-Nachbesprechung und insgesamt hätte man noch 8 DDs mehr in der Gilde, worunter übrigens die 5 besten DDs der Gilde gefallen waren. Oder 5 von 6 der besten. Weil ich glaube, Rasao steht da auch noch mit drin. Ja? Und dann hätte dieser Boss gerade mit 12 Mann locker flockig so oder so gelegen, schieß mich tot, was auch immer. Ja? Und dann hätte man den auch mit 18, 19, 20 spielen können. Sehr wahrscheinlich zumindest. Und mit diesen 18, 19, 20 auch den ersten, zweiten HC. Aber es funktioniert nicht, wenn jeder immer meint, er müsste sich an diese Dinge nicht halten. Es kann auch nicht sein, dass wenn ihr hier eine 15-minütige Diskussion, oder die waren vielleicht noch 12 Minuten lang, eine Diskussion führt, dass ich währenddessen angeschrieben werde mit, ich bin aber für Verkleinern, aber wenn du verkleinerst, muss ich mitgenommen werden. Wenn du mich nicht mitnimmst, dann. Oder umgekehrt, ich bin ja dafür, dass wir nicht verkleinern. Wenn du aber verkleinern solltest, dann. Sorry, aber die einzig richtige, und das wird ab jetzt so passieren von mir, wenn jemand wieder mit sowas ankommt, schmeiße ich ihn raus. Egal ob weltbester Spieler oder schlechtester Spieler der Welt. Ist mir vollkommen egal. Ich lasse mich nicht mehr erpressen. Und wenn ich dann sage, ich mache diese halbe Stunde, dann mache ich die halbe Stunde auch, damit der Rest zuhört und mitbekommt, guck mal, all diese Probleme, die wir in diesem Kampf hatten, sind plötzlich keine Probleme mehr, weil vorher liegt eine Hexe. Das Blub kommt gar nicht mehr. Das kann ich gegen dieses Blub machen. Guck mal hier. Wir waren gar nicht so scheiße, sondern es fehlt wirklich der Damage. Oh, wenn doch nur der Damage fehlt, dann muss ich mal in den Spiegel gucken. Ich muss mal Gear holen gehen. Die Julia und ich, wir sitzen an den Klassenguides. Wir haben uns gesagt, wir holen Best in Slot für 370er Gear. Das sind 85% Loot aus Instanzen im Durchschnitt. Aus Mythic 10 Instanzen. Es sind Sachen dabei, wo das beste Item für diesen Slot teilweise 15-20% besser ist als das zweitbeste erhältliche. Und deswegen muss man sich dann hinsetzen. Und da muss eine Verbesserung zu sehen sein. Und ich war gar nicht so richtig wütend, dass die Leute jetzt so wenig Damage gefahren haben, weil sie haben schon mehr gefahren als letzte Woche. Aber ich werde dann wütend, wenn es eine Diskussion darüber geben muss, dass verkleinert wird und warum ist der jetzt dabei und warum bin ich nicht dabei und so ein Schmarren. Das gehört dazu. Weil die anderen sechs, die aufgestellt sind, sitzen auch auf der Bank und feuern ihre Elf an, damit sie den Gegner schaffen, damit man in die nächste Runde kommt. Das ist Teamplayer und nicht hinterher sagen wie Ribéry, ey, du hast mich nicht aufgestellt, Trainer, jetzt habe ich irgendwie eine scheiß Fresse und demnächst mache ich im Training nicht mehr richtig mit und es ist mir scheißegal, ob wir in der Champions League weiterkommen. Das ist nicht das, wie man rangehen muss. Und deswegen, Shifty, finde ich auch deine ganze Aussage, die der ein oder andere jetzt hier kennt, nicht in Ordnung. Und ich habe vorhin wenigstens nur eine halbe Stunde das machen wollen. Ich wollte dann einen Re-Invite machen. Hier die Gruppe hatte sich dann Kalaramas Veto dazu entschieden, alle komplett. Und zwar ohne zu verkleinern. Ich kann euch sagen, hätte ich das bestehen lassen, hätte ich diesen Raid in der Minute für beendet erklärt. Weil es hätte nichts mit allen Leuten ohne zu verkleinern gelegen. Und das kann es auch nicht sein, dass man sagt, ich bin kacke, aber weil ich kacke bin, müssen alle anderen jetzt auch ein Kackwochenende haben. Das geht nicht. Dann stellt sich die Frage, macht das Raid nur Spaß, wenn Bosse liegen? Es geht also nicht darum, dass man mit den Spielern spielt, quatscht, labert, und halt im Endeffekt auch nein. Kann ich jetzt hier Bosse liegen und. Es macht Spaß zu sehen, dass Leute sich verbessert haben. Es macht Spaß zu sehen, dass Leute Loot bekommen haben. Es macht Spaß zu sehen, dass seine Gilde, egal ob man mitgenommen wurde oder nicht, einen Boss mehr gelegt hat. Es macht Spaß zu sehen, zu wissen, auch wenn ich nächste Woche Lootpech haben sollte, kann es sein, dass ich nächste Woche dann trotzdem bei dem Boss dabei bin, weil die jetzt etwas mehr Loot bekommen haben. Es macht Spaß zu sehen, wenn Leute sich dann die Woche wirklich bemühen und auch die Inis laufen und auch endlich mal die Notwendigkeit erkennen, ins Teamspeak zu kommen. Es macht Spaß zu sehen, dass komplett das gesamte Team etwas mehr geschafft hat. Es macht auch Spaß zu sehen, wirklich Bosse zu tryen und zu tryen und zu tryen. Aber immer nur dann, wenn man mit diesen Leuten auch die kleine Chance hat, diesen Boss überhaupt legen zu können. Wenn man diese Tries nur macht und man weiß schon, das klappt nicht, da macht das genauso viel Spaß, wie mit dem Auto jedes Mal sich wieder ins Auto zu setzen und mit 150 gegen die nächste Wand zu fahren. Das Ergebnis ist eigentlich fast immer dasselbe. Nämlich, dass es einem scheiße geht. Oder vielleicht auch gar nicht mehr geht. Ja? Und deswegen, es kann keinen Spaß machen zu wissen, dieser Boss wird definitiv nicht liegen. Es ist komplette Zeitverschwendung. Alles, was wir hier machen, bringt uns nicht ein bisschen mehr weiter. Also quasi sobald der Progress nicht da ist, ist kein Spaß mehr. Nein! Nochmal, du willst es nicht verstehen. Sobald, sobald ein Progress nicht mehr möglich ist und man schon Tries gemacht hat, um den Boss in den Grundzügen verstanden zu haben und es keine Möglichkeit gibt, da weiterzukommen, dann macht es auch keinen Spaß mehr, diesen Boss noch zu spielen, weil es dann reine Zeitverschwendung ist. Und weil ich in dieser Zeit dann lieber etwas tue, um besser zu werden, damit dieser Boss nächstes Mal liegen kann. Wenn ich aber weiß, der halbe Raid kann diesen Boss noch liegen, oder kann uns zumindest zeigen, weil darum ging es mir, ich wusste, dass der Boss nicht liegt in der halben Stunde, aber diese Gruppe kann uns zeigen, dass von den 10 Dingen, über die wir uns gerade Gedanken machen, 8 scheißegal sind, weil sie nicht mehr stattfinden werden, wenn wir endlich unsere Leistung bringen, die wir für diesen Boss bräuchten. Weil es ist ehrlich gesagt ein absoluter Schwachsinn, mit 350 da zu stehen und nicht 10k zu fahren. Ja? Das muss ich rallen. Das muss ich wirklich rallen, Shifty. Und das hat nichts damit zu tun, macht's keinen Spaß mehr. Weil ich kann mit Fug und Recht behaupten, hätten wir dort jetzt einfach noch bis 8:30 immer einen Try nach dem nächsten gegen diesen Boss gemacht und der hätte nicht gelegen, dann hätte es hier einen riesen Unmut gegeben. Das funktioniert so nicht, Shifty. Und der Spieler passt sich der Gilde an. Und ich habe immer gesagt, ich habe nicht ein einziges Mal auch nur das kleinste bisschen was anderes behauptet. Ich habe immer gesagt, immer. Diese Gilde verkleinert hinten raus den Raid. Und das war hinten raus. Man konnte mit diesen Leuten nichts mehr weiter schaffen. Man musste verkleinern und hatte dann noch eine Chance, etwas zu schaffen. Und das ist dann auch die Pflicht eines vernünftigen Raidleiters, das zu tun. Und es ist die Pflicht eines jeden Spielers, der da nicht dabei ist, ins Spiegel zu gucken und zu sagen, ich muss mich hinsetzen. Und es kann durchaus sein, dass wenn er ins Spiegel guckt, er feststellt, in meinem Char ist nicht mehr drin. Ich brauche einfach nur mehr Gear. Und dann ist es seine Pflicht, sich darum zu kümmern, Inis zu laufen und mehr Gear zu kriegen. Ja? Und dann macht das auch Spaß. Und dann macht es auch Spaß zu sehen, okay, wir könnten den vielleicht schaffen. Komm, wir machen noch eine Stunde, 10 weitere Tries da drauf. Komm, und jedes Mal wäre man ein bisschen besser. Okay, der Try wäre jetzt scheiße. Oh, super, jetzt hat der ein Item gekriegt. Und dann kriegt es diese Gruppendynamik. Oh, geil, in der Woche, der ist diese Inni gerannt, der hat dieses Schmuckstück bekommen. Boah, das steht in der besten Slotliste. Geil, das wird am Wochenende reinhauen. Das sind direkt nochmal 800 bis 1000 DPS mehr. Geile Sache. Da kann wieder einer mehr mitgehen, der ein bisschen weniger fährt. Ja? Dann fängt man an, füreinander mitzufiebern, wirklich miteinander Hand in Hand zu gehen. Aber da geht es nicht um diese Pläsierchen, um diese egoistische Scheiße, da zu stehen und sagen, ja, mich nicht mitgenommen, hat den Welt verkleinert, habe ich einen scheiß Tag heute. Ne. Da muss man sich mal hinsetzen und was das Höheres haben als 330. Das war auch nicht meine Aussage. So kam es hier rüber. Du hast mir vorgeworfen, dass sobald wir den Boss nicht mehr legen können, ich ja abbrechen würde. Und es müsste doch auch Spaß machen, einfach immer wieder gegen die Mauer zu rennen, in dem Wissen, dass man es definitiv nicht schaffen kann. Ich habe dir nicht gesagt, dass es keinen Spaß macht, wenn du abbrichst oder sonstiges. Ich habe gesagt, Kalarama, hörst du zu? Ja. Hast du gehört, was Shifty zwischendurch gesagt hat? Ja, habe ich. Dann antworte du ihm doch mal. Moment. Ich tippe gerade, deswegen. Okay. Bin gerade auf dem Server. So. Dann habe ich jetzt nämlich mal noch meinen Standpunkt für alle. Julia, Schwifty, wartest du bitte einmal kurz. Ja, okay. Denn wer das nicht rallt, ist hier falsch. Du kennst die Regel. Und mir vorzuwerfen, ich hätte immer gesagt, dass wir das alles immer mit allen schaffen und sobald wir es nicht mehr schaffen, wir dann eben keinen weiteren Boss liegen. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich auch nie behauptet. Hallo Albira, für den heutigen Raid bzw. den Re-Invite melde ich mich ab. Grund, mir ist es ein Riesendorn im Auge, dass in einer Gilde, in der man sehr groß von Gemeinschaft spricht, nach 4 Tries aussortiert wird, weil nicht genug DPS da ist. Das ist für mich absolut das Gegenteil von Gemeinschaft. Es wird immer behauptet, dass es keine Gilde ist, die für möglichst viele Bosse geht, sondern dafür geht, dass man zusammen Spaß am Raid hat und man nebenher alles legt, was man schafft. Der heutige Abend hat mir das Gegenteil gezeigt. Das ist keine G-Quit-Nachricht, sondern nur eine Info für den heutigen Raid. Ich bin beim Offi-Treffen anwesend, wenn erwünscht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wenn du irgendwas fragen möchtest. Da sagst du nichts anderes als, Du hast zwar nach 4 Tries gesehen, dass der Boss nicht liegen kann, aber ich sehe es nicht ein, dass da aussortiert wird. Das ist nicht die Gemeinschaft. Du hast immer gesagt, dass das gelegt wird mit allen zusammen, was man legen kann. Und da ist der andere Halbsatz mit drin. Das heißt, wir hören dann auf, wenn wir nicht mehr alle gemeinsam weiterkommen. Das hast du dort geschrieben. Dann war das nicht deutlich beziehungsweise detailliert genug beschrieben, weil das ist nicht meine Intention gewesen oder war nicht meine angepeilte Aussage. Ich kann dir sagen, jede Raid-Gilde auf der weiten Welt, egal welche, verkleinert, wenn sie noch einen Boss legen kann. Ja, aber doch nicht nach dem vierten Try. Du hast beim vierten Try und auch gestern im Raid gesehen, wer wie viel Damage in der Lage ist zu fahren. Und du hast gesehen, dass es nicht klappen wird. Du hast es gesehen. Es konnte nicht klappen. Es war selbst mit uns 12 knapp. Da waren so 1-2 Sekunden zwischen. Und dann hast du das Blub, ein zusätzliches Ziel, weil es zu knapp ist. Und das zusätzliche Ziel musst du erstmal runterkriegen und kannst kein Damage auf den Boss machen. Dann sind die Heiler wieder oben. Du ich hast diese Zeit nicht. Ich war doch gestern gar nicht dabei. Richtig, aber dann vertraue doch bitte mal jemandem, der das über 3200 Raids gemacht hat. Der wirklich genau diese Dinge entscheiden musste. Der sich wirklich immer nur mit diesem Scheiß beschäftigt hat. Wenn er dir sagt, da spielen Leute und die haben gestern schon nur das gefahren, die werden jetzt nicht in den nächsten 3 Tries plötzlich 2K mehr fahren, weil das hätten sie nämlich gemusst. Es hätte im Durchschnitt 2K mehr gefahren werden müssen und das steckt nicht drin, mal so eben von jetzt auf gleich. Und dieses Vertrauen musst du dem Chef schon haben, dass er sagt, es geht nicht. Wenn ich gesehen hätte, und dieses Vertrauen musst du auch haben, dass es irgendwie gegangen wäre, wenn es uns irgendwas hätte, irgendeine kleinste, winzigste Furzigkeit gebracht hätte, dann hätte ich auch noch eine Fantastilliarde Tries mit allen da drauf gemacht. Es gab nichts weiter zu lernen, weil wir nicht in Phase 2 gekommen wären und weil wir uns daran aufgerieben haben, an Effekten, die niemals Bestandteil des Kampfes sind, wenn wir vernünftig mit vernünftigen Damage da stehen und spielen. Also komplett irrelevant sind, komplette Zeitverschwendung sind. Und das musst du wirklich rallen, dass ich als Chef dieses Wissen haben muss. Weil wenn ich eine Ansage mache, die auf einem Wissen basiert, wo ich dann Fehler mache, muss ich mich auch hinstellen und mich entschuldigen. Aber ich habe mich hier nicht zu entschuldigen, weil ich habe genau alles richtig gemacht. Und ich würde es jedes verfickte Mal wieder in meinem Leben genau so entscheiden. Außer vielleicht noch mit der Geschichte, dass ich sage, es bleibt mir den ganzen Abend bei 12 und um 21 Uhr seid ihr zur Raid-Nachbesprechung da, zu Verpflichtenden. Und dann hätte ich nicht noch diese Goodwill-Aktion gemacht mit, ich zeige euch eine halbe Stunde und dann lade ich den Rest ein. Was war ich, was habe ich mir eigentlich gedacht, so ein verficktes, nettes Arschloch zu sein? Die anderen hier im Channel haben es übrigens, Shifty, allesamt verstanden. Ich war mit jedem Einzelnen im anderen Channel und habe mit jedem Einzelnen persönlich geredet. Und jeder Einzelne hat es verstanden. Nur du nicht. Und jetzt bitte ich vehement Julia darum, das zu klären. Ja. Ja, es ist ja im Prinzip das, was er jetzt gerade gesagt hat, ist genau das, was ich dir in dem anderen Channel auch gesagt habe. Dementsprechend meine Frage erstmal, ist dem irgendwas noch von deiner Seite aus hinzuzufügen? Oder ist jetzt alles klar? Ich werde nichts hinzufügen, weil wenn ich jetzt das sagen würde, was ich gerne sagen möchte, weiß ich, weil ich kann die nach die Folgen nachvollziehen und ich weiß nicht, ob ich das gerade jetzt ansprechen möchte. Wollen die anderen vielleicht was zu Shifty sagen, weil das ja anscheinend nicht einsehen will? Nein, ich meine, zu dem, was er gesagt hat, hat ihm irgendjemand was entgegenzubringen? Hey Shifty, warum denkst du so? Oder... Ne? Ihr wart ja vorhin alle mit mir im Channel. Alle habt ihr gesagt, absolut klar, klipp und klar, dass man verkleinern muss. Alles einsehbar. War alles richtig so. Jeder einzelne von euch hat das gesagt. Dann habt ihr doch jetzt auch den Arsch in der Hose und sagt dem Shifty das. Ja, also man kann es ja so sehen, wenn man rausgenommen wird, dass man denkt, oh nein, ich bin scheiße. Aber ich finde, das ist ja so, ihr nehmt ja schon alle mit die müssen ja irgendwas erreichen, also das mit dem GS, Verzauberung und so weiter. Dass sie ja Anforderungen stellt, aber nicht mehr stellt. Du brauchst das, um mitzukommen und dies, um mitzukommen, aber weißt du, so kleine Anforderungen. Und dann wird mal verkürzt, weil etwas nicht klappt. Und ich finde das eigentlich besser, weil man gibt Leuten die Chance, dass sie mitrainen können. Und wenn es halt nicht klappt, dass es dann halt ohne sie gemacht wird. Und das heißt ja nicht sofort, ey, du kommst nicht mehr mit, du bist raus. Sondern, ey, wir machen das diese Woche vielleicht mal ohne dich. Oder diesen einzelnen Boss ohne dich. Darum, ich finde es eigentlich... Da. Ja, dass es einfach für einen Fortschritt der Gilde ist und nicht auf, ja... So würde ich sagen. Da stimme ich dir zu. Das war auch der Grund, warum ich für Verkleinern gewotet habe. Ich habe mich nur für den Rehenwald, für HC dann abgemeldet, weil ich an diesem Punkt zumindest für mich gesagt habe, wenn man nach 4 Tries ohne HT, ohne Fläschchen, ohne Bankett, ohne alles sagt, nö. Das war mit HT. Einmal. Zweimal. Zweimal. Okay, trotzdem Fläschchen, Tränke etc. Du hast ja selber mal gesagt, das sind mit einem Fläschchen 1-2 KDPS mehr. Bankett bringt ja auch noch eine gewisse Sache, etc. Halt wenigstens einen wirklichen Try dem geben. Das hätte ich vielleicht noch erwartet, dass du es wirklich einmal richtig mit allem drum und dran, mit jeglicher Vorbereitung, wie gesagt, halt Bankette etc., dass wir das da einmal mit probieren. Und wenn es dann nicht klappt, wenn dann immer noch viel zu wenig DPS gefahren wird und auch immer noch so herbe diese Probleme bestehen, dann ist es natürlich, dass man verkleinert. Das Wo ist ja das auch nicht Problem schlimm. Zu sehen, dass ich weiß, weil ich den Raid schon analysiert hatte, wer gestern wie viel mit genau all dem eingeschmissen gefahren hat und dass ich dementsprechend mir absolut sicher sein konnte, wer was fahren kann und dass ich wusste, dass es eine absolute Ressourcenverschwendung ist und was du, wenn du zugehört hättest, als er mit 12 Mann da stand, auch gemerkt hättest, dass es wirklich unglaublich spitz auf Knopf war, ja, wir haben mehr Damage gefahren, klar, wir haben Fläschchen genommen, wir haben Tränke benutzt, wir haben Barfoot gestellt und es war trotzdem spitz auf Knopf und es waren nur die besten Leute für diesen Boss da drin. Stelle dir mal vor, noch mit schlechteren. Daran hast du schon den Beweis, es wäre nicht gegangen. Kann und das ist das. Sagen? Ja, bitte. Du kannst es auch einfach mal von der Seite sehen, von den Heilern, wo ich jetzt mit bei war. Wir waren mit der großen Gruppe, wir waren irgendwie bei 60-70% und Großteil der Heiler war schon fast am Mana-Limit, weil der Damage auf dem Boss nicht stattgefunden hat, weil die jetzt zu lange gelebt haben oder generell, weil falsch gefokust wurde. Man hätte, wenn du sagst, man hätte das mit allem probieren können, dann wäre das Mana trotzdem in P2 schon längst am Arsch und man hätte da irgendwie nicht mehr richtig heilen können. Keine Mana-Tricke dabei? Natürlich, aber du kannst nur einen nehmen, aber das bringt dir nicht so viel. Du kannst einen Mana-Trank pro Kampf nehmen und das sind 20% Mana. Und du kannst davon ausgehen, wenn du am Valentia dort mit null Mana steht, weil da hatte der Boss nur 80%, 82%, dann wird er auch schon einen genommen haben. Und selbst wenn er einen nehmen täte, das funktioniert nicht. Sondern der richtige Punkt ist, in den Spiegel gucken und sagen, ich muss deutlich mehr Damage finden. Da muss es hingehen. Und nicht dahin, warum wird man da nicht mitgenommen? Ein Raid wird in dieser Gilde grundsätzlich verkleinert, wenn man nichts mehr legen kann, aber mit weniger Leuten noch was legen könnte. Ich bin immer bereit, zum nächsten Boss aber alle Leute erst mitzunehmen und ihnen zumindest zu zeigen, wie es aufgebaut ist, damit man es einmal richtig gesehen hat. Aber wenn es nicht liegen kann, ich lasse mir nicht das Recht absprechen und das Wissen absprechen, was ich nach diesen 15 Jahren habe. Da muss derjenige selber in den Spiegel gucken und sagen, ich habe das Wissen nicht. Gruppendienlich war das, was ich vorhin gemacht habe. Und nicht das, was du hättest haben wollen. Das fechte ich nicht an. Also in diesem Fall besser für die Gruppe war dann deine Entscheidung sicherlich. Dann verstehe ich nicht, warum wir diskutieren müssen. Und dann verstehe ich nicht, warum du dich dann hinterher für den Rehenwald rausnimmst, was im Übrigen auch überhaupt gar nicht deine Entscheidung dann zu dem Zeitpunkt ist, sondern das ist die Entscheidung der Raid-Leitung und nicht deine. Bin ich Kolid oder? Ja, du magst Kolid sein, aber über dir steht treues Herz und über treues Herz stehe ich. Gut, ja. Und da muss erstmal, dann hättest du fragen können, wäre es in Ordnung, wenn? Das hättest du machen können, aber einen nicht so vorverendete Tatsachen stellen. Wir wollen. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass wir alle miteinander was erreichen wollen. Alle anderen haben vorhin zugesichert, ab jetzt wirklich ins Teamspeak zu kommen und euch auch zu nötigen. Lass dein Twink sein, lass das Blümchenfarm sein, geh auf deinen Char, lass uns jetzt eine Ini laufen und zwar jetzt dieses und jenes, Mythic Plus, du brauchst da auch noch was draus, komm, hol dir dein Gear. Wirklich richtig penetrant Stress hier zu fahren, bis es endlich stattfindet. Hä? Jeder Einzelne hier, außer dir, hatte dieses Gespräch und ja. Ich sage dir nur, jeder Einzelne außer dir, weil du dieses Gespräch nicht hattest, hatte dieses Gespräch und jeder Einzelne hat gesagt, jo, so ist es. Und jeder Einzelne, der das nicht tut, fliegt auch raus. Weil es reicht jetzt mit dem ewigen Rumlümmeln und mit 350 dann hinter 7 oder 8K zu fahren. Es reicht. Wenn wir einen Movement-Boss haben, dann muss ich trotzdem es schaffen, das rauszuholen, was in meinem Char für einen Movement-Boss drinsteckt. Das muss ich einfach hinkriegen. Und glaub mir, ich fahre auch an dem Punkt, dass ich eigentlich knapp nur drüber bin, dass ich im Raid gerade hätte mitgenommen werden können. Was meinst du, warum diese Guides geschrieben werden? Was meinst du, warum vorhin keiner wütend war, dass der halbe Raid scheiß Damage fährt? Weil sie diese Listen ja noch gar nicht haben und weil da draußen Listencousine zum Großteil wirklich absolut Hanebüchen sind. Aber die Klassen, wofür das da schon steht, da sollte man dann auch anfangen, sich drum zu bemühen. Und vorher kann man trotzdem schauen, besseres Gear zu kriegen. Darum geht's. Und es ging um die ganze Art und Weise, wie man sich dann verhalten hat. Das hat mich tierisch wütend gemacht. Wütend. Und du bist schon eine Zeit in der Gilde, aber wirklich wütend hast du mich einmal erlebt. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass das Ganze jetzt gegessen ist und dass man ab morgen hier ankommt und wirklich versucht, Gas zu geben? Ihr könnt auch meinetwegen diese PvP-Geschichte machen, die ist noch 3 Tage. Da können 340 bis 370 übrigens, nicht nur 65, bis 370 die Sachen procken. Jedes Mal, wenn er da reingeht, kriegt er ein Item sicher. Vielleicht sind die Sachen besser, vielleicht sind sie auch nur 340. Vielleicht ist aber dieses 340er Item deutlich besser als das 340er Item, was ihr anhabt. Ja, da gibt es keine Ringe. Gut, scheiß drauf. Aber trotzdem. Kann ich davon ausgehen, dass das Thema dann jetzt hier gegessen ist? Ja. Von mir aus für den heutigen Abend, ja. Nee, nicht nur für den heutigen Abend, sondern generell, dieses Thema ist für mich jetzt hiernach gegessen. Da werde ich auch in jeder Offiziersbesprechung, in jedem Antrag, ich werde Nein sagen. Das ist eine Grundfeste dieser Gilde, dass ein Raid verkleinert wird. Und wir haben nicht wie andere Gilden 3 oder 4 Raid-Abende. Wir haben nur diese 2x4 Stunden. Und wenn man mir nicht das Vertrauen entgegenbringt, dass es heißt, Abira wird schon wissen, wer welchen Damage shared und warum. Und das, obwohl die meisten hier wissen, was ich schon gemacht habe. Wenn ihr dieses Vertrauen mir als Chef nicht entgegenbringt, seid ihr hier auch falsch. Ich will darüber nicht noch einmal diskutieren müssen. Ist das Thema jetzt durch? Fragezeichen. Die Frage war jetzt wahrscheinlich direkt am, richtig? Ja. Ich würde lügen, wenn ich komplett Ja sagen würde, weil ich Probleme für die nächste Frage habe. Wirst du dich ab jetzt unterordnen können? Und akzeptieren können, dass die Dinge hier so gemacht werden, dass es für alle das Beste ist. Auch wenn es da mal jemand trifft, der dann denkt, es ist für ihn selber gerade in dieser Sekunde nicht das Beste. Wirst du ja, das ab jetzt das mittragen können? Hatte ich nie angezweifelt, wie gesagt. Gut, dann ist das Thema doch gegessen. Dann verhalte dich auch so. Ich mache auch nicht bei jeder Sache meinen Mund auf und mecker, obwohl ich hier schon sehr häufig mecker. So, ich frage jetzt die Julia ein paar Namen ab. Und möchte dann gerne wissen, ob alles okay da ist oder nicht. Liulo, noch was gehört? Nichts mehr gehört. Nichts mehr gehört, also auch nicht gegangen. Nicht, dass ich's gesehen hätte. Ich lock zwischendurch um. Kude. Was gehört? War er online? Nein, nicht gehört. Nicht online gesehen zwischendurch. Okay. Von Elwak was gesehen? Ist er noch da? Von Elwak auch bis jetzt nichts gesehen. Weil Elwak ist, soweit ich weiß, vorhin online, ist gerade online. Auf ich Anton Liedersen. Ich habe jeden Fall noch in der Gilde gesehen. Gut. Habt ihr was von Schmoka gehört? Schmoka. Der ist raus. Genau. Der ist aus der Gilde rausgegangen, ja? Was hat er ins Teamspeak geschrieben? Ja. Dass er in Internet Sachen gefunden hat und wenn du immer so bist, dass er raus ist. Ich bin dann so, wenn man mir einen Grund gibt, so zu sein. Und ich bin dann nicht so, wenn man seine Sachen tatsächlich tut, wie man von vornherein abgesprochen hat. Ja? Gut. Wie nennen wir sowas? Arschlochwichser Hurensohn. Hurensohn ist seit Ende der 90er Jahre nicht mehr Sohn einer Hure, sondern nur noch ein extremes Schimpfwort. Würde ich Sohn einer Hure sagen wollen, würde das seit Ende der 90er Jahre Hurenkind heißen. So. Rasao, Ruital, Hochwürden, Artika, Zemkal. Okay, von Zemkal was gehört? Nope. Okay. Weil da ist was passiert. Alet X, alles okay? Irgendwas gesehen? Außer, dass er gerade online ist? Nichts gesehen, nichts gehört. Kann ihn aber einem anschreiben. Treues Herz, du hast mit Helderin ja noch ein bisschen Zeit verbracht in den letzten Tagen. Hat er es verstanden, warum er nicht mitgenommen wurde das Wochenende? Ja, der hat es verstanden. Der hat bloß nicht verstanden, dass er das direkt verzaubert hat, wieso der nicht mit dürfte. Ganz einfach, weil die Leute, die da waren und komplett fertig waren, waren 28 Leute. Und die einzigen zwei, die uns noch fehlten, waren zwei Heiler. Also hatte ich nur noch Platz für zwei Heiler. Also habe ich die beiden Heiler mitgenommen, die sich dann fertig gemacht haben. Und der Rest, ja, war eben nur nicht fertig bei Invite. Also haben die anderen, die ja alles vorher gemacht haben, Vorrang. Das ist nur fair. Ich habe zwei Office nicht mitgenommen. Surrender und Swifty. Weil was fehlte. Auch nicht schön. So, Drinella können wir rausnehmen. Was hat er gesagt gehabt, warum er raus ist? Weil er sowieso nur noch einen Grund gesucht hat? Nehme ich stark an. Er hatte nichts explizit mehr gesagt. Er hatte mir nur zwischendurch Bescheid gegeben. Ja, den Roxor, die Sache hat sich erledigt. Weil wer so meint, so derbe mit einem diskutieren zu müssen, da habe ich keinen Nerv zu. Karuba, was gehört? Weil der nicht mehr im Teamspeak ist. Ich habe da nichts mehr gehört. Fez, hattest du auf Anton noch was gesehen, als du noch da warst? Nee, von Karuba habe ich nichts gesehen. Der ist nur offline gegangen, mehr habe ich nicht gesehen. Weiß nicht, ob er danach nochmal ankam und die Gilde verlassen hat oder so. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht mehr in der Gilde ist, weil ich habe ihn nicht mehr in unserer... Ich lock gerade um. Karuba war Antonidas. So, und so wie es gestern, weil man solche Diskussionen angezettelt hat, Leute gekostet hat, hat es heute wieder Leute gekostet, weil man einfach nicht den Arsch ruhig halten kann. Ich kann euch sagen, so geht das nur so weiter, dass wir auch die nächsten 2-3 Wochen keinen weiteren Boss legen werden. Und dann werde ich es, wenn der Damage so ist, nicht mal einen einzigen Teil versuchen. Und bist du dann gezwungen, jedes Mal irgendwelche neuen Leute mitzunehmen, anstatt einfach, wenn alle die Klappe halten, einfach nur, dass jeder seinen Job macht, weiterzukommen. Karuba ist raus. Ja, dachte ich mir. Habt ihr wieder einen der Top-Damage-Dealer verloren, ne? Und ihr braucht nicht glauben, dass ich die nächsten Wochen netter werde. Das werde ich, wenn ihr mir zeigt, dass ihr besser werdet. Dass ihr euch hinsetzt, dass ihr euch bemüht, dass ihr wirklich was miteinander lauft. abends mal im TS seid, wirklich zeigt das, was wir hier eigentlich haben wollen, was wir im ersten Text an euch beim Invite schon geschrieben haben. Teamspeak-Nutzung gemeinsam mit Mythic Inis dürfen keine Fremdwörter sein. So. Hat noch jemand was? Weil ansonsten gibt es jetzt Offi-Treffen. Aber ich habe genügend Punkte, die nichts mit dem heutigen Abend zu tun haben, die wir trotzdem kurz abstimmen müssen. Wobei mir eigentlich fast die Lust fehlt und ich es einfach nur ansetzen möchte und sagen möchte, so ist. Aber ich will ja kein Arschloch sein. MJ? Ja? Kannst du hier im Channel bei den anderen bleiben? Wenn es zu den Abstimmungen geht, werde ich dich hinterher dann noch fragen. Also nach unserem Aufi-Gespräch. Okay. Ja? Gut, danke dir. Der Channel hier ist offen.